steht wie ein König in Amerika. Mit Fleiß hat er es weit gebracht. Ein Mädchen aus Haiti putzte seine Schuhe und er gab Partys auf der Yacht. Doch hinterher, wenn er mit sich alleine war, dann war er im Gedanken seiner Heimat nah und hörte sich die Lieder von zu Hause an, bis ihm das Augenwasser kam. Es waren Sternstunden der Volksmusik, und wenn er seine Augen schloss, tief beseelt vom Glück, dann war er nicht mehr heimatlos, durch Sternstunden der Volksmusik. Er rief manchmal zu Hause bei den Freunden an, aus Neugier, wie es ihnen geht. Sie sagten, es ist sonnig und die Wiesen blühen und dass ein leises Lüftchen weht. Er wusste längst, dass Geld allein nicht alles war und schwor sich, dass er heimkehrt noch in diesem Jahr. Und als er Heimaterde in den Händen hielt, hat eine Band zum Gruß gespielt. Es waren Sternstunden der Volksmusik, zum Heimathausen führte. Und wenn er seine Augen schloss, tief beseelt vom Glück, dann war er nicht mehr heimatlos, durch Sternstunden der Volksmusik. Es waren Sternstunden der Volksmusik, wenn sie mit Trompeten klang, zum Heimathausen führte. Und wenn er seine Augen schloss, tief beseelt vom Glück, dann war er nicht mehr heimatlos.